Was ist Blümchenkaffee? Wer kennt das nicht? Der Kaffee ist aber dünn. Das ist Blümchenkaffee. Aber wieso heißt das so? Dafür gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Die erste Erklärung ist eine historische. Die zweite Erklärung bezieht sich auf Meißner Porzellan. Ersatzkaffee wird historisch wahrscheinlich als Blümchenkaffee bezeichnet. Aus Wurzeln der blauen Zichorie wurde aufgrund der Wirtschaftlichkeit Kaffeeersatz in großen Mengen hergestellt. Das ist also Kaffee aus Blümchen. Mit einer Verdrängung des Zichorienkaffees durch Malzkaffee verschwindet dieser Zusammenhang. Die Bedeutung geht auf die Durchsichtigkeit des Getränkes über. Weitere, eher abwertende Bezeichnungen sind Blärre, Blärpe, Plörre oder Lorke. Regional wird auch die Kurzform der Blümchen benutzt. Der männliche Artikel entstammt dem Wort Kaffee. Blümchenkaffee ist, wie Bodenseekaffee, dünn geratener Kaffee. Man kann durch den Kaffee hindurch den Boden der Kaffeetasse erkennen. Das verwendete Dekor, gestreute Blümchen, der Meißner Porzellanmanufaktur bietet dazu Anlass. Auf dem Boden der Kaffeetasse ist eine Blume aufgebracht. Die scherzhafte Bezeichnung Blümchenkaffee verwendet man bei einem Missverhältnis zwischen dem teuren Porzellan eines Gastgebers zu sparsam aufgebrühtem Kaffeepulver. Das wird als Zeichen von Geiz gedeutet. Das kann man sogar steigern. Es gibt noch die Redewendung Schwerterkaffee und Doppelschwerterkaffee. Das Schwerter-Signum der Meißner Porzellanmanufaktur befindet sich auf der Unterseite der Tasse. Dieses scheine angeblich sogar durch die Tasse hindurch. Beim Doppelschwerterkaffee meint man, gar noch das Markenzeichen auf der Unterseite der Untertasse scheine durch. Quelle: Wikipedia-Artikel Blümchenkaffee. Sprecher: Sandy und Christopher. Geräusche von www.soundbible.com, lizenziert unter der Creative Commons Sampling Plus 1.0 Lizenz. Von hörspielbox.de und von archive.org. Ein Projekt der INAP Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des BFW MBH.